heißen wohl nur Pferde, laufen sie doch auf der Erde, denn würden sie nur fliegen können, müsste man sie Fluchtel nennen. Der Schlangenfisch, genannt auch Aal, wird keinesfalls jemals zum Wal. So viel er will, kann er da fressen, das kann er schlichtweg schnell vergessen. Wo es hängt, ist dem Regal im Regelfall ziemlich egal. Doch hängt es nicht so ganz allein, dürfte es zufriedener sein. Zwischen Gas und Kupplung kann man bremsen, nicht nur für Menschen, auch für Gämsen, sofern man soll's ja geben, jemals so fährt, wo Gämsen leben. Man kann es schon mal wagen, es unverblümt zu sagen, dass Maden niemals baden, außer wenn sie Fische fressen. Das hätte ich beinahe jetzt vergessen. Salz ist, das scheint richtig, für jeden Menschen lebenswichtig. Ich jedoch, ich mag's auf Dauer, süßer und nicht ganz so sauer. Hunde schnüffeln gern an Hunden, um zum Beispiel zu erkunden, weil nicht exakt man sagen kann, wie das bei Frauen riecht. Nichts kann so erotisch sein wie ein Gläschen voll mit Wein. Zumal man's auch, das scheint perfekt, genießen kann und sehr gut schmeckt. Besonders jedoch Frauen zum Verdruss, dass man danach nicht kuscheln muss. Kurze Röcke ist in meinen Arm gesunken, nur dich.